Schnee fiel auf die Mauern, Kanonen waren still. Tibor ging leise, wohin er nur will. Die Stadt war in Flammen, der Hunger so groß. Doch Sterne am Himmel, sie funkelten bloß. Weihnacht in Neuss, in dunkelster Zeit. Ein Licht, das uns trägt, ein Funken so weit. Hoffnung erklingt im Glockengesang. Weihnacht in Neuss, wir halten uns lang. Ein Kind schenkt ein Stückchen von hartem Brot. Ein Mädchen ein Lächeln trotz bitterer Not. Der Mauern im eisigen Wind vergessen wir den Krieg, wenn wir menschlich sind. Die Hände so kalt, doch die Herzen so warm. Einander getragen im brüderlich Arm. Weihnacht in Neuss, in dunkelster Zeit, ein Licht, das uns trägt, ein Funken so weit, Hoffnung erklingt im Glockengesang. Weihnacht in Neuss, wir halten uns lang. Heil durch Liebe und Stärke, nicht Schwert und nicht Pfeil.